Virus, Quarantäne. Virus, Covid. Lockdown, Masken, Homeoffice, Quarantäne. Lockdown. Message on the bottle. Hallo, das ist eine Corona-Flaschenpost an die ganze Welt. This is a message in a bottle to the rest of the world. Ist das nicht eine unglaublich verrückte Zeit, in der wir gerade leben? Hello, message in a bottle. I'm in Cairo. Hi, I'm in Los Angeles. Ich habe den Eindruck, dass jeder von uns im Moment ein bisschen wie ein Gestrandeter auf einer Insel ist. Was denkst du darüber? Hello there. Xenwene, ich bin Beirut. This is my message in a bottle. Hast du Lust, mir ein bisschen zu erzählen, wie es dir gerade geht? Kairo im Frühjahr 2020. Wie immer ruft der Muezzin 5-mal am Tag. Aber wer genau hinhört, bemerkt den Unterschied. Der seit mehr als 1000 Jahren unveränderte Gebetsruf wurde umformuliert. Es heißt jetzt nicht mehr, kommt zum Gebet. Es heißt, betet zu Hause. Wegen Infektionsgefahr sind die Moscheen im ganzen Land geschlossen. Vor Corona war so etwas in Ägypten undenkbar. Zu sehr ist der Islam in dieser Gesellschaft verankert. Da habe ich schon eine Gänsehaut gekriegt. Ich weiß von keiner anderen Epoche in der Geschichte, in der Ruf des Muezzins verändert wurde. Auch wenn Kriege waren nicht, also 1967 oder 73. Das hat mich tief beeindruckt. Da war mir klar, dass wir jetzt in einer Extremsituation leben. Diese Flaschenpost habe ich an zwei Freunde geschickt und sie gebeten, sie an zwei andere weiterzuleiten. Und die leiten sie wieder an zwei andere und so weiter und so weiter. Wer weiß, vielleicht kommt die Nachricht um die ganze Welt. Ich bin Katharina aus Potsdam. Mein Spiegelbild finde ich noch gut. Das ist ein bisschen haarig, aber dafür braun gebrannt. Das kann ich noch sehr gut leiden. So, ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Wenn du Lust und Zeit hast, dann schick mir doch deine Antworten bitte über WhatsApp oder Signal. Wie sieht denn dein Alltag momentan aus? Wenn du allein lebst, kannst du dein Spiegelbild noch ertragen? Und wenn du mit anderen zusammenlebst, könnt ihr euch gegenseitig noch ertragen? Wie geht der Ort, an dem du lebst, mit der Corona-Krise um? Hi Mahmoud, kifak? Marc Abdou Kisrwane. Hi Mahmoud. Wie geht's dir? Ich bin Abdou Kisirmane. Ali hat mir deine Nachrichten zukommen lassen und ich werde deine Fragen beantworten. Lass mich anfangen. Ich bin Abdou Kisirmane, ich lebe in Beirut und arbeite im Marketing. Wir sind jetzt seit über 2 Monaten zu Hause. Kairo fragt, wie geht es dir? Eine digitale Flaschenpost in Corona-Zeiten. Feature von Mahmoud Taufik. Ein nächtlicher Spaziergang in Kairo. Die Megametropole ist akustisch kaum wiederzuerkennen. Nicht nur, weil der Muezzin anders ruft. Schulen, Parks, Sportvereine, Restaurants und Kneipen sind bis auf Weiteres geschlossen. Und ab 19 Uhr herrscht komplette Ausgangssperre. Für Journalisten und Ärzte gelten Ausnahmeregelungen, von denen ich Gebrauch mache. So kann ich jeden Abend in meinem Viertel spazieren gehen. 21. April 2020. Die offizielle Zahl der Corona-Neuinfektionen in Ägypten liegt heute bei 215. 10 Menschen starben mit der Erkrankung. Insgesamt wurden seit Beginn der Krise knapp 4.500 Infektionen erfasst. Verglichen mit den Zahlen aus Europa und den USA ist das keine alarmierende Statistik. Trotzdem ist die Lage im ganzen Land sehr angespannt. Man munkelt, dass die Regierung absichtlich nur wenige Tests durchführt, um so die offiziellen Zahlen niedrig zu halten. Angeblich soll das wahre Ausmaß der Krise vertuscht werden. Fakt ist, es ist nicht einfach, sich in Ägypten auf Coronaviren testen zu lassen. Private Tests sind teuer und von staatlicher Seite werden sie nur in eingeschränktem Maße angeboten. Ich heiße Rashida Suleiman, bin 42 Jahre alt und lebe in Lugano in der Schweiz. Hello, it's Aya here from Dubai and I wanted to send you a message in a bottle. Die wenigen Stimmen, die sich öffentlich kritisch äußern, warnen vor einer Eskalation in den kommenden Wochen. Unter ihnen ist auch die ägyptische Ärztin und langjährige Aktivistin Ragia El-Gerzawi. Die Situation ist kritisch. Vor allem, weil wir kein gutes Gesundheitssystem haben. Das heißt, wir sind sehr auf Präventivmaßnahmen angewiesen. Wer aber krank wird, dem stehe Gott bei. Wir haben nur ganz wenige Beatmungsgeräte. Ich gehe davon aus, dass die Lage auf fürchterliche Weise eskalieren wird. Bereits Anfang März weist die britische Tageszeitung The Guardian auf eine Studie der Universität Toronto hin, in der die Zahl der Corona-Infektionen in Ägypten auf knapp 20.000 geschätzt wurde. Kurz darauf meldet die Zeitung, dass ihre Kairo-Korrespondentin des Landes verwiesen wurde. Auch das Robert-Koch-Institut hat Ägypten als Corona-Risikogebiet eingestuft. Steht die Katastrophe tatsächlich noch bevor? In einem Land mit stark eingeschränkter Pressefreiheit ist es schwierig, sich ein verlässliches Bild zu verschaffen. Nach dem Putsch von 2013 ist dies die zweite Ausgangssperre, die ich in Kairo erlebe und die erste, an die sich die Bewohner meines Viertels auch wirklich halten. Der typische Straßenlärm ist vollkommen verstummt, streunende Hunde ausgenommen. In einer Stadt, in der man sich ungern an Regeln hält, scheint das Coronavirus den Menschen wirklich Angst zu machen. Mehr als Bombenanschläge, mehr als Militärpanzer auf den Straßen. Hey. It's interesting how this time. Es ist interessant, wie mich diese Zeiten dazu animieren, Dinge zu tun, die ich normalerweise nicht tun würde. Zum Beispiel fremde Menschen anschreiben oder eine Nachricht wie diese hier abschicken. Ich glaube, mir fehlt so eine körperliche Anwesenheit von Menschen. Ich krieg's echt gut hin, so viel über Telefonieren oder so FaceTime, so was herzustellen. Aber es ist halt doch, also es fehlt wirklich so dieses wirklich reell sich zu begegnen, sich zu sehen. Manchmal habe ich den Eindruck, das eigentliche Leben der Menschen spielt sich jetzt im Internet ab. Das ist nicht nur in Ägypten so. Jeder sitzt zu Hause wie auf einer einsamen Insel und hat viel, viel Zeit. Mein Postfach bei sozialen Medien wie WhatsApp oder Facebook quillt regelrecht über mit Nachrichten aus aller Welt. Ich bekomme auch viele Privatfotos und Videos von Unbekannten, die sich im Internet viral verbreiten. Sie kommentieren das Alltagsleben in der Isolation, oft mit viel Ironie. Also Leute, ich war gerade an der Nordküste und ich kann euch bestätigen, dass es dort kein Coronavirus gibt. Man nimmt sich dort ganz normal in den Arm. Und dieses Video aus Italien zeigt eine Frau mit Mundschutz. Dazu der Kommentar: Lerne, mit den Augen zu lächeln. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Virus. Dass man für die Ausbreitung von tödlichen Mikroorganismen und für die Weitergabe von Ideen ein und dasselbe Wort benutzt, hat einen sonderbaren Beigeschmack. Ich möchte, dass sich meine Nachricht viral verbreitet, aber ohne gesundheitliche Beeinträchtigung. Oder sind Viren immer gefährlich? Ob im Internet oder im Körper. Virus. Ich habe nicht einen Song, sondern drei Songs, die ich gerne höre zurzeit. Und zwar was ganz Altes, Language is a Virus von Laurie Anderson, immer noch gut. Und Kiss von Prince. Und ein brandneues ist Love Yourself von Billy Porter. You can't touch this. Am 26. April 2020 setze ich mich auf meinen Balkon und nehme eine Audionachricht in drei Sprachen auf. Ganz unkompliziert auf meinem Handy. Wie streng praktizierst du räumliche Distanzierung? Was wendest du sonst noch für Schutzmaßnahmen an? Was vermisst du am meisten? Und was überhaupt nicht? Hast du dich verändert? Wie meinst du, wird die Welt aussehen, wenn diese Krise vorbei ist? This is a message in a bottle. Hast du das Gefühl, dass die Corona-Krise dein Leben für immer verändern wird? I've been sending out messages in bottles and collecting voice notes from people all over the world. An vielen Orten in Kairo, besonders in den ärmeren Vierteln, geht das Leben tagsüber vor der Ausgangssperre fast unverändert weiter. Hier, an einer U-Bahn-Station im Zentrum der Stadt, bieten fliegende Obst- und Gemüsehändler ihre Ware an. Sammeltaxis rufen ihre Zielorte aus. Die ägyptische Regierung hat sich gegen eine komplette Stilllegung des öffentlichen Lebens entschieden. Die soziale Schicht entscheidet mit darüber, wer jetzt zu Hause bleibt und wer nicht. Millionen Ägypter sind Tagelöhner und leben von der Hand in den Mund. Selbst wenn sie wollten, könnten sie es sich nicht leisten, Wochen oder gar Monate lang zu Hause zu bleiben. Zum Beispiel Motorrikscha-Fahrer Ahmed. Am Anfang bin ich wie viele andere zu Hause geblieben. Aber irgendwo muss das Geld ja herkommen, das wir zum Leben brauchen. Ich habe einen kranken Vater zu Hause. Ich kann es mir nicht leisten, nicht zu arbeiten. Auf der anderen Seite stehen Kritiker wie die Ärztin Ragia El-Ghazawi. Ihr gehen die Maßnahmen der Regierung nicht weit genug. Ich schließe mich den Forderungen des Ärzteverbandes an. Es muss einen kompletten Lockdown geben. Man muss den Menschen für 2 Wochen ganz verbieten, auf die Straße zu gehen. 5. Mai 2020. Die neuen Zahlen: 388 Neuinfektionen, 16 Tote. Viele Menschen, mit denen ich in diesen Tagen spreche, sind verunsichert und ihre Nerven angespannt. Obwohl sie die tägliche Statistik der Gesundheitsbehörde mit Skepsis betrachten, bleibt sie ein wichtiger Fixpunkt. Wie ein Barometer für die Angst oder die Hoffnung. Wie stark wird das Virus in Ägypten zuschlagen? Viele treffen extreme Vorsichtsmaßnahmen, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Zum Beispiel beim Einkaufen. Mein Nachbar Mohamed Farak erklärt, wie kompliziert für ihn und seine Familie dieser eigentlich äußerst simple Vorgang inzwischen geworden ist. Wir bestellen die Einkäufe per Lieferservice. Meine Frau und ich stehen dann schon mit einer Sprühflasche mit verdünntem Chlor bereit. Einer draußen vor der Tür und der andere drinnen. Einer wischt alles mit Chlor ab, erst die Tüten, dann deren Inhalt. Dann reicht er es weiter. Und meine Frau stellt dann alles in der Küche an seinen Platz. So ein Einkauf kann eine gefühlte Ewigkeit dauern. Sicher ist sicher, lautet das Credo. Denn im schlimmsten Fall, daran wird immer wieder erinnert, kann es passieren, dass kein freies Bett mehr im Krankenhaus zu bekommen ist. Mahmoud, wie geht's dir? Hier ist Basel. Ich habe deine Nachricht gehört, die du von deiner Insel geschickt hast, und ich möchte dir erzählen, wie es auf meiner Insel aussieht. Als allererster antwortet Basel auf meine Flaschenpost. Ich kenne ihn nicht. Seine Antwort ist 7 Minuten lang. 7 Minuten, in denen ich viel Privates über Basel erfahre, ohne je direkt in Kontakt mit ihm gewesen zu sein. Viele Informationen, die meistens am Anfang einer Begegnung stehen, überlässt er meiner Fantasie. Wo er herkommt, zum Beispiel. Oder wie alt er ist. Basels Stimme ist selbstsicher und kräftig. Ein schöner, vibrierender Bass. Was macht er wohl beruflich? Vielleicht ein Kollege vom Radio? Sein Akzent ist nicht leicht zu verorten. Er könnte Jordanier sein. Das Foto auf seinem WhatsApp-Profil zeigt einen jungen Mann mit Sonnenbrille, kantigem Gesicht und 3-Tage-Bart. Dann erzählt er doch noch, dass er in Dubai lebt und dass dort seit Wochen eine extrem strikte Ausgangssperre herrscht. Selbst einkaufen darf man nur, wenn man sich vorher online eine Genehmigung dafür besorgt hat. Am schwierigsten ist für mich, dass ich meine Familie nicht sehen kann. Mein Bruder lebt mit Frau und Kindern knapp 5 Minuten entfernt von hier, aber wir treffen uns nicht. Wir wollen das Risiko nicht eingehen, dass wir uns gegenseitig anstecken. Aber Basel ist guter Dinge. Vor allem freut er sich, dass er und seine Frau viel Zeit mit ihrem neugeborenen Sohn verbringen können. Vor der Pandemie haben wir viel als gegeben hingenommen. Und jetzt machen uns die kleinsten Dinge Freude. Spazieren gehen zum Beispiel oder am Meer sein. All diese Dinge haben einen ganz anderen Wert bekommen. Guten Morgen, Mahmoud. Wie geht es dir? Ich heiße Huda Kamel. Ich lebe in Atlanta in den USA und arbeite als Architektin. Ich habe deine schöne Nachricht von einer Freundin bekommen. Mittlerweile bekomme ich alle 2-3 Tage eine neue Antwort auf meine Flaschenpost. Zum Beispiel von Huda, der Freundin einer Freundin. Das Leben ist seit Corona ganz anders. Es ist ruhiger geworden. Und ich habe diese Ruhe wirklich gebraucht. Ich habe mich das letzte Jahr nur abgehetzt. Das Leben hatte einen so schnellen Rhythmus, der überhaupt nicht zu mir passte. Da kam mir diese Krise wie gerufen, weil sie endlich alles zum Stillstand gebracht hat. Meistens sind es Nachrichten von unbekannten Nummern, die plötzlich auf meinem Handy-Display auftauchen. Ich vermisse die alte Welt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie die neue aussehen wird, aber die von früher vermisse ich nicht. Was ich gar nicht vermisse, sind die Touristenmengen, die sonst Barcelona überfluten. Wir genießen es, die Stadt so leer erleben zu dürfen. Ich lebe in Stuttgart. Ob mein Leben sich verändern wird, das ist so groß. Ich glaube eher so, dass ich für mich vornehme, die Dinge im Kleinen wertzuschätzen. Einfach kleine Dinge im Alltag, die das Leben bereichern. Manchmal erfahre ich den Namen der Absender, manchmal nur den Wohnort, manchmal keines von beiden. Im Extremfall, wenn diese Krise jetzt wirklich noch sehr lange anhalten wird, dann werden viele Sachen, die wir für sehr normal heute annehmen, nicht mehr existieren. Ich frage mich wirklich, ob ich meine Kinder noch in die Schule schicken muss oder soll. Wenn ich das Geld vielleicht lieber sparen kann. Alles ist anders. Hier fehlen andere Menschen. Ein oft wiederkehrendes Thema, bei dem die Meinungen stark auseinandergehen, ist das Homeoffice. Ich bin gern zu Hause. Da kann ich viel gemütlicher arbeiten. Homeoffice ist furchtbar. Was ich nicht vermisse, ist ins Büro zu gehen. Besonders nachdem ich festgestellt habe, dass von zu Hause arbeiten viel gesünder ist und produktiver. Arbeiten war in der letzten Zeit echt nicht einfach, so ohne Struktur. Aber es hat auch ganz grundsätzliche Fragen aufgeworfen, die das Thema Arbeit betreffen. Ob man dabei nicht die Bedürfnisse seines Körpers ignoriert. Zum Beispiel sich schlafen zu legen, wann immer man Lust darauf hat. Oder am Meer arbeiten. Aber arbeiten allein reicht nicht. Man muss ja auch Geld verdienen damit. Und das heißt, dass wir oft Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Von Tina bekomme ich diese Nachricht. Der Ton ist zum Teil verrauscht. Ich muss mir die Nachricht zweimal anhören, bevor ich verstehe, warum. Es ist der Meereswind, der die Aufnahme verdirbt. Denn Dina konnte mit ihrer Familie dem Corona-Alltag in Kairo entfliehen. Jedes Mal, wenn der Wind für einen Augenblick stillsteht, höre ich im Hintergrund Meeresrauschen und spielende Kinder. In meinem Kopf tauchen Bilder von der Zeit vor Corona auf. Vollgepackte Meeresstrände. Wie sieht ein Feriendorf jetzt in Corona-Zeiten aus? Wenn wir viel Zeit in Kairo verbringen, dann gibt es oft Streit. Vor allem, weil die Kinder keine Möglichkeit haben, ihre Energie rauszulassen. Hier am Meer können sie sich austoben. Sie können baden oder Drachen steigen lassen. Sie können zwar nicht mit ihren Freunden spielen, aber zumindest ihnen von Weitem zuwinken. In Kairo sitzen wir den ganzen Tag zu Hause. Es ist zum Ersticken. Aber wir halten uns strikt daran. Mein Mann macht alle Besorgungen, er muss auch manchmal ins Büro. Ich und die Kinder gehen nicht aus dem Haus. Es ist der 29. Mai. Ein knapper Monat ist vergangen, seit ich meine Flaschenpost abgeschickt habe. Plötzlich spitzt sich in Kairo die Situation zu. Ich fühle mich wie in einem Krieg. Ein Krieg gegen Corona. Und ich bin ein Soldat. Ich habe keine Angst um mich selbst. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Die Notaufnahmen der Krankenhäuser sind voll mit Menschen, die mit Sauerstoff versorgt werden müssen. Auf den Intensivstationen gibt es keine freien Betten. Noch immer ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen im Vergleich zu den Meldungen aus Europa und den USA eher niedrig. 29. Mai. 1289 Neuinfektionen, 34 Tote. Insgesamt soll es in Ägypten knapp 22.000 Corona-Infektionen gegeben haben, darunter fast 900 Todesfälle. Täglich 1.000 Infektionen mehr im Vergleich zum Vormonat. Das ist kein exponentielles Wachstum. Sind diese relativ geringen Zahlen schuld daran, dass der Höhepunkt der Krise in Ägypten zuerst wie ein Hirngespinst erscheint, in Form von Gerüchten und Spekulationen, die sich langsam verdichten? Höre ich jetzt viel öfter in meiner Nähe die Sirenen der Rettungswagen oder bilde ich mir das nur ein? Warum sehe ich auf Facebook plötzlich so ungewöhnlich viele Posts von Menschen, die Familienangehörige verloren haben? Oder ist das selektive Wahrnehmung? Gab es diese Todesmeldungen schon immer? Bei den wenigsten der Verstorbenen wird die Todesursache genannt. Wieder sind die sozialen Medien der wichtigste Informationsvermittler. Auf WhatsApp bekomme ich auffällig viele Videos wie dieses zugeschickt. Ich werde dir sagen, wie du dich testen lassen kannst. Im Bild steht ein Mann vor vollgestopften Arzneischränken. Es kann ein Apotheker sein, aber auch jemand, der nur so tut, als ob. Er klärt darüber auf, welche Medikamente man bei Verdacht auf eine Corona-Infektion einnehmen sollte und welche Labortests einen Hinweis auf eine Infektion geben können, wenn man keinen Zugang zu einem PCR-Test hat. Ferritin, D-Dimer, SGBT, SGOT, وظائف كب و CRP. هيطلعوا ازاي؟ Hello, message in a bottle. I'm in Cairo. It's summer and my AC is broken. I can't really answer how I feel or how I am, but I can tell you my story. Erst als ich diese Antwort auf meine Flaschenpost bekomme, wird mir klar, wie ernst die Lage in Ägypten eigentlich ist. Vom ersten Moment an zieht mich die markante Stimme der Absenderin in ihren Bann. Ich glaube zu erkennen, dass sie nicht frei spricht, sondern ihre Antwort erst aufgeschrieben, dann abgelesen hat. Warum hat sie sich diese Mühe gemacht? War das vielleicht der einzige Weg, um ihre Geschichte in Worte fassen zu können? In ihrer Nachricht erzählt sie, wie sowohl ihre Großmutter als auch ihr Onkel schwer an Covid-19 erkrankten. Und wie schwierig es war, für sie die notwendige medizinische Betreuung zu bekommen. Within a few days, my grandmother and my uncle's condition became critical. My mom broke curfew and drove faster than Superman can fly to get her mother and brother into a hospital. Innerhalb weniger Tage wurde der Zustand meiner Großmutter und meines Onkels kritisch. Obwohl Ausgangssperre war, musste meine Mutter mit Höchstgeschwindigkeit von einem Krankenhaus zum nächsten fahren, um für die beiden einen Platz zu finden. Es hat uns Dutzende Anrufe und 12 Stunden Zeit gekostet, weil wirklich jedes Krankenhaus in Kairo, egal ob staatlich oder privat, vollkommen überfüllt ist. After a slight improvement, my uncle took a turn for the worse and began rapidly deteriorating. 13 days later, he was given his angel wings and taken away from this world. Der Zustand meines Onkels verschlimmerte sich schnell und 13 Tage später bekam er Engelsflügel und verließ diese Welt. Meine Großmutter, die stärkste Person, die ich je kennengelernt habe, hat Gott sei Dank überlebt. Nur um für den Rest ihres Lebens um ihren Sohn trauern zu müssen. Ich bin überrascht, wie viele Reaktionen ich auf meine Flaschenpost bekomme. Mich erreichen Antworten aus Beirut, Dubai, aus Ägypten, aus vielen Teilen Europas und mehreren Städten in den USA. Traurige Nachrichten und optimistische, nachdenkliche und witzige, kurze und knappe, aber auch lange und ausgiebige, in denen die Absender mir, immerhin einem wildfremden Menschen, über eine Viertelstunde lang von den kleinsten Details ihres Alltags in Zeiten von Corona erzählen. Und dann ist mir aber auch so aufgefallen, so mit meinem Körper, dass ich so gemerkt habe, oh weia, ich bin ja auch so ein Outsourcerin. Ich gehe zur Maniküre, ich gehe zur Pediküre, ich gehe zum Waxing und jetzt so, ach du Scheiße, ich muss jetzt plötzlich alles selbst machen. Oh wow, wo ist denn die Nagelfeile? Na, das sind irgendwie so Dinge, wo ich so gemerkt habe, das ist einfach so ein Luxus, den ich mir gönne und der mir jetzt so vor die Füße fällt. Ich fühle mich nicht einsam. Ich kann auch mein Spiegelbild noch gut ertragen. Ich mache mich auch immer vor dem Spiegel zurecht. Ich mache mich auch zurecht, wenn ich vor meinem Haus spazieren gehe. Das ist vielleicht albern, aber es macht mir Spaß. Und wenn ich auf Zoom Freunde treffe, und das passiert oft, dann ziehe ich mir immer was Schickes an. Oder Kamel, die mir aus Atlanta in den USA antwortet, schickt als Musikempfehlung einen Song, der sehr an meine Flaschenpost erinnert. Natürlich kenne ich einen Song, der mit dem Lockdown zusammenhängt. In Quarantäne heißt er. Gesungen von Chantal Bitar. Ich schreibe dir aus der Quarantäne. Wie geht es dir? Wie verbringst du deine Zeit? Was machen die Schutzmaßnahmen? Wie sieht's aus mit deinem Putzplan? Wie viele Romane hast du gelesen? Wen hast du alles angerufen? Passt du gut auf dich auf? Und isst du auch gesund? Jede der Audionachrichten, die ich bekommen habe, ist ein Zeitdokument. Hochprivat und zugleich die Allgemeinheit betreffend. Und es ist eine ganz besondere Erfahrung, so viel Nabelschau unter Fremden. Irgendwie seltsam. Entwickelt man in Zeiten von Corona nicht eher den Instinkt, sich gegenüber Unbekannten abzuschotten? Schutzmasken tragen, Sicherheitsabstand einhalten. Am meisten vermisse ich, dass man jemand so unabsichtlich streift oder mal anrempelt. Sind es nur die ganz Mutigen, die auf meine Flaschenpost geantwortet haben? Wird uns diese Krise auf Dauer einsamer machen? Weniger offen gegenüber unseren Mitmenschen? Hi, I'm in Los Angeles. I'm by the Pacific Ocean. Just become my best friend during this lockdown. Das Rauschen des Ozeans im Hintergrund. Möwen. Eine Absenderin, die ihren Namen nicht nennt. Eine nachdenkliche Frauenstimme. Ihr Akzent verrät nur, dass sie keine gebürtige Amerikanerin ist. Eine Französin vielleicht, eine Iranerin. Was sie erzählt, bringt am besten die Gedanken auf den Punkt, die auch mir in diesen Tagen durch den Kopf schwirren. I feel like I really miss strangers. I miss these conversations that you can have with someone who don't know you. Ich vermisse fremde Menschen. Ich vermisse die Gespräche, die du mit Unbekannten haben kannst. Denn dann kannst du auf eine besondere Art und Weise du selbst sein. Vielleicht ist das der Grund, warum ich jetzt diese Nachricht aufnehme. Ich mache mir Sorgen. Ich weiß, dass diese Krise nicht für immer anhalten wird. Aber wir Menschen verändern uns. Ich mache mir Sorgen, dass das okay sein wird, nicht mit Fremden zu sprechen. Ich habe viele schöne Erinnerungen an Gespräche oder auch nur ganz kurze Wortwechsel mit Menschen, die ich nicht kannte, die aber einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen haben. Sie ist nicht die Einzige, die sich Sorgen macht. Ein Großteil der Nachrichten, die ich bekomme, stammt von Menschen, die das Alltagsleben während der Corona-Krise insgesamt als positiv bewerten. Aber wenn es darum geht, sich Gedanken über die Zukunft zu machen, sieht die Mehrheit schwarz. Ich glaube, und ich hoffe, ich liege da falsch, dass Staaten in Zukunft autoritärer sein und uns mehr Rechte rauben werden. Also mehr Polizeikontrolle, mehr Rundumüberwachung. Ich glaube, Corona wird die Welt und unser Leben für immer verändern. Diese Krise ist gekommen, um zu bleiben. Wir werden uns damit abfinden müssen. Leider habe ich das Gefühl, dass wir trotzdem nicht aus dieser Krise lernen werden. Ich hätte mir gewünscht, dass wir all das Positive, was wir jetzt entdeckt haben, beibehalten könnten. Aber ich glaube, die Welt wird eher wie verrückt das Versäumte wettmachen wollen. Ich weiß nicht. Ich mache mir einfach Sorgen. Wieder unterwegs in den Straßen Kairos. Heute bin ich Begleiter einer nicht ungefährlichen Mission. Der junge Mann neben mir am Steuer heißt Mustafa Rabir und ist Mitglied eines spontan gegründeten Netzwerks, das sich ehrenamtlich um Covid-19-Patienten kümmert. Aktuell muss Mustafa einen Patienten zu Hause mit einem wichtigen Medikament beliefern, das es auf dem Markt kaum mehr gibt. Am Telefon erfährt er die Adresse. Ein Verwandter des Betroffenen wird ihn auf der Straße vor dem Haus treffen. Vor lauter Panik haben die Menschen alle Medikamente aufgekauft. Sobald jemand einmal husten muss, nimmt er gleich vorsichtshalber alle gegen Covid-19 empfohlenen Medikamente zu sich, was überhaupt keinen Sinn macht. Und deswegen ist es jetzt problematisch, die Medikamente aufzuteilen. Die Übergabe verläuft reibungslos. Ich bleibe vorsichtshalber im Auto, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Als er wieder zu mir einsteigt, sprüht sich Mustafa zuallererst großzügig mit Ethanol ein, hierzulande das bevorzugte Desinfektionsmittel. Er desinfiziert nicht nur seine Hände, sondern auch Unter- und Oberarme bis hoch zu den Schultern. Ich muss immer einen Vorrat an Ethanol und Schutzmasken im Auto haben. Es ist ein bisschen beängstigend, in Kontakt mit Corona-Fällen zu treten. Ich bade mich danach regelrecht in Ethanol. Ich verbrauche bis zu einem Liter. Eigentlich ist Mustafa Ingenieur. Die Krise hat ihn zum Amateurkrankenpfleger gemacht. Während er unterwegs ist zum nächsten Termin, tauscht er sich am Telefon mit einer Kollegin aus. Sie sprechen darüber, welche Arzneien jeder noch vorrätig hat. Medikamente liefern ist allerdings noch das Einfachste, was Mustafa in diesen Tagen leistet. Er muss auch akute Fälle von Covid-19, für die im Krankenhaus kein Bett mehr frei ist, mit Sauerstoffmessgeräten und Flaschen versorgen. Hinter uns auf der Rückbank des Wagens liegen zwei dieser Flaschen, jede fast 1,5 Meter lang. Eine dritte lagert im Kofferraum. Auch sie sind zurzeit Mangelware. Deswegen werden sie über das ehrenamtliche Netzwerk von einem Patienten an den anderen weitergegeben. Meistens verläuft die Übergabe wie vorhin auf der Straße. Mustafa schickt der Familie dann per Social Media ein selbstgedrehtes Video zu, in dem er genau erklärt, wie man die Sauerstofftanks bedient. Manchmal aber muss er selbst Hand anlegen. Sauerstoffwerte messen, Sauerstoffzufuhr regulieren. Aber Mustafa hat keine Angst. Um mich selbst habe ich überhaupt keine Angst. Ich habe eher Angst um meine Familie, sollte ich infiziert werden. Um meine Mutter, meine Frau und meinen Sohn. Deswegen lebe ich auch getrennt von ihnen. Ich treffe sie nur ab und zu, lasse mich aber davor testen. Ägypten am bisher schlimmsten Punkt der Krise. Als ständige Begleiterin habe ich in diesen Tagen jene Stimme im Ohr, die mir als erste davon erzählt hat, wie schlimm es gerade in den Krankenhäusern des Landes zugeht. I'm not sure how to interface with the world anymore, knowing just how much damage this microscopic nuke bomb of a virus can do. It is literally vaporizing people and might even mutate generations to come. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit der Welt umgehen soll. Jetzt, wo ich erlebt habe, wie viel Schaden diese als Virus getarnte mikroskopische Atombombe anrichten kann. Sie grast die Menschen einen nach dem anderen ab und wird vielleicht Generationen deformieren. And the trigger is nothing more than a simple handshake or an unmasked moment of vulnerability or maybe fate. Und der Auslöser ist nicht mehr als ein simpler Händedruck, ein unmaskierter Moment der Verletzlichkeit oder vielleicht das Schicksal. I don't know. Es ist nicht einfach, sich aktuell ein genaues Bild von der Lage in den Krankenhäusern zu machen, insbesondere den staatlichen, auf die ein Großteil der Bevölkerung angewiesen ist. Es gibt nach wie vor kaum unabhängige Presseberichte. Die Ärztin Ragia El-Ghazawi gibt einen Überblick. Ärzte beklagen sich, dass die Krankenhäuser nicht gut genug ausgestattet sind. Weder für die Behandlung von Covid-19-Patienten noch zum Schutz des medizinischen Personals. Einige von ihnen wollen den Dienst boykottieren. Ein Beispiel dafür ist das staatliche Krankenhaus von Al-Munira. Hier verweigert ein Teil der Belegschaft, es bleibt unklar wie viele, aus Protest kollektiv den Dienst. Im unabhängigen Medienportal Al-Manassa beschreibt einer der Ärzte, er bleibt anonym, seine Erfahrung. Wir haben nicht genug Schutzanzüge. Uns stehen weder Handschuhe noch Schutzmasken und auch keine Desinfektionsmittel zur Verfügung. Wir müssen uns das alles mit eigenen Mitteln besorgen, um uns selbst zu schützen. Dieser Arzt hat guten Grund, anonym bleiben zu wollen. Denn der ägyptische Staat geht mit harter Hand gegen medizinisches Personal vor, das öffentlich die Corona-Politik der Regierung kritisiert. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International listet mehr als ein Dutzend solcher Fälle auf, die zwischen März und Juni entweder zeitweise in Gewahrsam genommen oder auf andere Weise unter Druck gesetzt wurden. Der Grund waren kritische Kommentare auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken. Es gibt jetzt überall in Ägypten Freiwillige, die Sauerstoffflaschen an Covid-19-Patienten liefern. Das hat vielen Menschen das Leben gerettet. Amira Abdel Al war eine der ersten, die den Versuch unternahmen, durch freiwillige medizinische Hilfe das Ausmaß der Krise abzuschwächen. Ich treffe die energische Mit-30erin über das soziale Netzwerk Zoom, eine der beliebtesten Plattformen während der Corona-Krise. Die Kamera muss allerdings ausbleiben, sagt Amira. Sie habe keine Zeit, sich zurechtzumachen. Mittlerweile koordiniert sie von zu Hause aus die Einsätze von knapp einem Dutzend Freiwilligen. Immer wieder wird unser Gespräch von Anrufern unterbrochen, die auf ihre Hilfe angewiesen sind. Okay, Tammy. Hallo? Auch Amira ist keine Ärztin, sondern Biologin. Sie erklärt, wie ihr Netzwerk mittlerweile eine Vielfalt von Pflegediensten anbietet. Tausende sollen bereits landesweit davon profitiert haben. Vielen konnten wir eine Krankenpflege im Schichtdienst zur Seite stellen. Jemand, der Acht gibt auf Sauerstoffwerte und Infusionen verabreicht. Das wird natürlich aus der Ferne von einem Arzt begleitet. Also im Prinzip alles, wofür eigentlich die Krankenhäuser zuständig wären. Außerdem, so berichten Amira und ihre Kollegen, kann es vorkommen, dass der Notarzt sich um Stunden verspätet. Kritisch für Patienten in Lebensgefahr. Aber auch dafür hat das freiwillige Netzwerk eine Lösung gefunden. Das war ein großes Problem. Mittlerweile transportieren wir die Patienten selbst in unseren Privatautos, die wir mit kleinen Sauerstoffflaschen für unterwegs ausstatten. Hallo, mein Name ist Shady. Ich bin 43 Jahre alt, gebürtiger Ägypter und lebe seit 17 Jahren in Wiesbaden, Deutschland. Ich bin anerkannter Justizdolmetscher. Ich bin Inhaber eines Reisebüros und nebenbei bin ich Entertainer. Anfang Juni findet diese Nachricht ihren Weg zu mir. Für mich persönlich als selbstständigen Inhaber eines Reisebüros ist das Ganze aus wirtschaftlicher Sicht natürlich eine totale Katastrophe. Und du hast nichts getan. Du hast nichts falsch gemacht. Es ist einfach so. Danach ist ein paar Tage Funkstille. Keine Nachrichten mehr. Es ist ein bisschen unheimlich. Jetzt bin ich wieder an den Anfangspunkt zurückgekehrt. Wie ein Gestrandeter auf einer einsamen Insel. Robinson Crusoe. Und irgendwo da draußen geistert meine Flaschenpost durch die Welt auf der Suche nach einem Empfänger. Message in the bottle. Bedeutet die Stille, dass meine Audionachricht nicht mehr zirkuliert? Oder nur, dass sie keinen Nachhall mehr bei ihren Empfängern findet? Ist ihr Inhalt nicht mehr aktuell? Immerhin verändern sich die Umstände ständig. Am Anfang waren der Lockdown, das Homeoffice, das eingeschränkte soziale Leben für viele noch ein Abenteuer. Jetzt sind sie zur Normalität geworden. Hi. Hello, Austin. How are you? Hi. Ich frage eine Expertin. El Achmar. Good to see you. Good to see you too. Nice haircut. Thank you. Sarah Abdelrahman verdient ihr Geld mit dem Wissen, wie man online die meisten Menschen erreicht. Sie entwirft Strategien für virales Marketing für große Konzerne wie Red Bull oder Coca-Cola. Denn natürlich lassen sich nicht nur Privatbilder und Videos viral verbreiten, sondern auch Werbung. Die Inhalte, die sich am meisten verbreiten, sind entweder humorvoll oder sie sind so kreativ und ungewöhnlich, dass Menschen gar nicht anders können, als sie mit anderen zu teilen. Ich spiele Sarah meine Flaschenpost vor. Ihr Feedback. Die Idee finde ich richtig gut. Aber ich glaube, sie kann sich nicht sehr weit verbreiten, aus einem einzigen Grund. Sie hat viel mehr Tiefsinn als die Inhalte, die sich normalerweise viral verbreiten. Ich wünschte, es wäre nicht so. Und die Welt wäre empfänglicher für Sachen, die tiefer gehen. Sarah rät dazu, meine Flaschenpost noch persönlicher zu machen. Noch mehr von mir selbst zu erzählen, um die Gefühle der Menschen stärker anzusprechen. Und vor allem, mich kurz zu fassen. Consider making it way shorter. Nicht so viele Fragen stellen, vielleicht nur eine einzige. Aber wie soll man eine so komplexe Situation wie die Corona-Krise mit nur einer Frage abdecken? Prallen hier zwei Welten aufeinander, die des Journalisten und die der Marketing-Expertin? Ich spiele mit dem Gedanken, die Herausforderung anzunehmen und eine zweite Version meiner Flaschenpost abzuschicken. Aber wirklich, eine einzige Frage, die ganz allein alles auf den Punkt bringt? Außerdem, was soll ich bitte von mir erzählen, nach 4 Monaten, in denen die ganze Welt Kopf stand? Wie soll ich all meine Gedanken, Freuden und Ängste der letzten Zeit in einer kurzen Nachricht zusammenfassen? Celebrity encourages interaction. Yani, because they saw the celebrity posting about it, they felt like they wanted to share and contribute as well. Außerdem meint Sarah, ich sollte Promis in mein Projekt einbinden. Dann ist der Nachahmeffekt größer. Aber leider kenne ich keine Promis. Oh. 27. Juni 2020. Die neuesten Zahlen. 1.168 Neuinfektionen, 88 Tote. Ab heute wird der Lockdown in Ägypten aufgehoben. Keine Ausgangssperre mehr. Die Gastronomie darf eingeschränkt wieder arbeiten. Auch die Moscheen haben wieder geöffnet. Nur das Freitagsgebet, immer eine große Ansammlung von Menschen, ist noch verboten. Dafür herrscht jetzt in allen Shops und öffentlichen Verkehrsmitteln Maskenpflicht. Der Muezzin ruft wieder wie in Vor-Corona-Zeiten: Kommt zum Gebet. Kairo klingt wieder so wie früher. Mehr oder weniger. Ob die schrittweise Rückkehr zur Normalität die richtige Entscheidung war, bleibt abzuwarten. Geht die Regierung ein Risiko ein, um die Wirtschaft nicht noch weiter zu strapazieren? Die offiziellen Zahlen der Neuinfektion gehen täglich zurück. Aber auf die allein ist kein Verlass. Der freiwillige Krankenpfleger Mustafa muss in diesen Tagen vor allem zum zentralen Busbahnhof fahren, Medikamente gut in Kartons verpacken, Sauerstoffflaschen entleeren wegen Explosionsgefahr. Dann wird alles in die ländlichen Regionen Ägyptens verfrachtet. Dort ist wirklich Not am Mann. Mustafas Kollegin Amira Abdel-Al fasst die neuesten Entwicklungen zusammen. Sie kann sich nur auf die eigenen Erfahrungswerte stützen. Und so bleibt die Lage undurchsichtig. Es scheint so, als seien die Regionen außerhalb Kairos noch auf dem Höhepunkt der Infektionskurve. Aber in der Hauptstadt selbst hat sich die Situation entspannt. Ich bekomme viel weniger Anrufe von Hilfesuchenden. Vor einigen Wochen musste ich noch bis zu 30 Fälle täglich versorgen. Jetzt bekomme ich vielleicht alle 2 bis 3 Tage einen Anruf. Hi. This is a message in a bottle to the rest of the world. For a few days now, I've been sending out messages in bottles and collecting voice notes from people all over the world. I'm doing this for a radio documentary on the Corona crisis, but also because I felt. Ein paar Tage später schicke ich eine neue Flaschenpost ab. How are you? Diesmal mache ich die Aufnahme nur auf Englisch, weil ich davon ausgehe, dass das ohnehin die größte Reichweite hat. Plötzlich weiß ich, welche Art von Nachricht ich an die Welt senden möchte. Ich erzähle, dass die Rückkehr zur Normalität mich extrem irritiert. Bei meiner neuen Flaschenpost halte ich mich an die Vorgaben der Marketing-Expertin. Ich stelle nur eine Frage. Von allen möglichen Fragen zu einer so komplexen Situation wie der Corona-Krise wähle ich die einfachste, aber vielleicht auch die freundlichste, die direkteste, die allumfassendste. Ich frage, wie geht es dir? And you? Where are you? And how are you? Gut, ich schummle ein bisschen. Ich frage auch, wo bist du? Es dauert etwas, bis ich die erste Antwort bekomme. Aus New York. Sie macht mir Hoffnung. I'm in Queens, which you know, you may have heard of, because when COVID really hit America in March, where I live was the epicenter. Ich bin in Queens. Du hast vielleicht davon gehört, weil als COVID-19 im März in den USA zuschlug, war mein Wohnort das Epizentrum des Epizentrums. So nannten sie es. Dort war der Soundtrack des Lebens dieses unaufhörliche Heulen der Sirenen. Jeden Tag, jede Nacht. Es war eine unglaubliche Qual. But it's summer in New York, and you know, New York has the lowest corona rate right now. Aber jetzt ist Sommer. Es ist Sommer in New York. Und weißt du was? New York hat jetzt die niedrigste Infektionsrate. Es fühlt sich komisch an, weil das Virus sich weiterhin aggressiv in anderen Teilen des Landes und der Welt ausbreitet. New York scheint ihm irgendwie entwischt zu sein. Ich versuche, mich an diesem Moment festzuhalten. Meinen Freunden geht es auch so. Wir brechen auch die Regeln ein bisschen. Wir treffen uns. Gestern war ich bei Freunden zum Abendessen, zum ersten Mal ohne Maske. Die Klimaanlage lief und wir hatten die Fenster zu. Morgen Abend werde ich in eine Bar gehen, natürlich eine Open-Air-Bar. Und das alles fühlt sich riskant an und crazy, weil ich weiß, dass es nur ein kleines Zeitfenster ist. Und dann werden die Infektionen wieder zunehmen. But for the moment, it feels like all I can do is just take the space and enjoy it. And, you know, try and enjoy every minute of it as safely as possible, but not lose this. So, und jetzt kommt eine Corona-Flaschenpost an alle, die gerade zuhören. Ich habe keine Ahnung, ob diese Krise je ein Ende nehmen wird, aber mir geht es schon viel, viel besser. Ich fühle mich nicht mehr ganz so wie ein Gestrandeter auf einer einsamen Insel. Ich werde sogar demnächst Besuch bekommen, und zwar aus Deutschland. Wir fahren zusammen ans Meer und genießen einfach die frische Luft. Und dir? Wie geht es dir? Kairo fragt, wie geht es dir? Eine digitale Flaschenpost in Corona-Zeiten. Feature von Mahmoud Taufik. Es sprachen Manuel Harder, Sonja Beiswenger, Anja Herden, Philipp Goos, Torben Kessler und Amel Schwerk. Technische Realisation Elke Steinort und Kai Schliegelmann. Regie Janine Lüttmann. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2020.